Ja, freust du dich jetzt darauf, wenn du da bist, zum Beispiel die Sprache in Togo zu lernen, zum Beispiel? Ja, freue Und mich, weil hier mein Vater kommt auch aus von also der Großvater von meinem Vater ist auch aus dem Elbe-Stamm Ja. und da spricht man ja auch Elbe in Togo Ja, und ja. ja und deswegen finde ich das auch interessant, weil das ja auch irgendwie dann zu meinen Vorfahren gehört, meinen Verwandten, deswegen freue ich mich darauf.